Wir wollten wandern, grillen, saufen an einem Vatertag. Wo riechst du deine Freunde an, weil das ein jeder mag? Mit dem Rucksack voller Bier waren wir dann mit dabei. Und kriegt dann gleich Begleitschutz von unserem Freund der Polizei. Und jetzt musst du in den Knast. Ausgerechnet du, der das Verbrechen so hasst. Warum musst du in den Knast? Nur weil manche dir deine Meinung nicht passt. Deine Meinung.